Ein Blick in die Geschichte der Kunst führt uns diese Mystifizierung des Weiblichen deutlich vor Augen. Es bedurfte der Ästhetik eines Walter Pater, um aus Leonardo da Vincis Porträt der Florentiner Kaufmannsgattin Mona Lisa das Kultbild zu machen, das es bis heute geblieben ist. In seiner berühmten Schilderung der Mona Lisa legt der englische Kunsthistoriker Geheimnisse in das Bildnis, die sich dem unbefangenen Blick gar nicht darbieten. Gewiss, das Porträt ist meisterhaft, aber wo, so könnte man fragen, ist das Rätsel? Wo war die Unergründlichkeit des Lächelns, bevor Walter Pater und sein französischer Kollege Théophile Gautier sie in dieses Frauenantlitz hineingeheimnisten? Sehen wir doch selbst hin. Das berühmteste Porträt der europäischen Kunstgeschichte zeigt eine etwas mollige Bürgersfrau mit anmutigen, aber keineswegs ideal schönen Zügen, mit dem Anflug eines freundlich heiteren Lächelns, in einem züchtig dekoltierten, in keiner Weise aufreizenden Kleid und mit sittsam übereinandergelegten Händen. Man weiß, dass der Maler sein Modell während der Sitzungen durch Musiker und Gaukler zu unterhalten pflegte, um den Ausdruck von Fröhlichkeit auf dem Gesicht der Dame zu erhalten. Und so sieht sie in der Tat aus. Mit diesem leicht amüsierten und doch zurückhaltenden Lächeln hätte die junge Gattin des reichen Kaufmanns Francesco del Giocondo den eigens für sie inszenierten Darbietungen ihren Beifall bekunden können. Aber was macht Walter Pater daraus? Die Gestalt, die hier so seltsam zwischen den Wassern auftaucht, drückt die Erfüllung eines tausendjährigen Begehrens des Mannes aus. Iris ist das Haupt, worin alle Enden der Welt zusammenkommen. Es ist eine Schönheit, welche auf das Fleisch von innen heraus wirkt, gleichsam die Ansammlung Zelle an Zelle der allerseltensten Wünsche und Leidenschaften. Alle Gedanken und Erfahrungen der Welt haben an diesen Zügen mitgeformt, um dem veredelten Ausdruck sichtbare Gestalt zu geben. Der tierische Trieb von Hellas, die Wollust Roms, das Traumleben des Mittelalters mit seinem himmelsuchenden Ehrgeiz und der ritterlichen Liebesromantik, die Wiederkehr der heidnischen Sinnenwelt, die Sünden der Borgia. Sie ist viel älter als die Felsen rings um sie her. Gleich dem Vampir hat sie schon viele Male sterben müssen und kennt die Geheimnisse des Grabes. Sie tauchte hinunter in die See und trägt der Tiefe verfallenen Tag in ihrem Gemüt.